Look. Schau doch einmal. A visitor. Ein Besucher. Do you think he'll stay? Glaubst du, wird er da bleiben? Do you think he'll threaten our culture? Glaubst du, wird er eine Bedrohung sein für unsere Kultur? We better pray. Also ich glaube, wir beten besser. So the indifference is very strong in Austria. Also die Gleichgültigkeit ist sehr groß in Österreich. Because of that, the Christian population that has a living relationship with Christ is very small. Deshalb ist auch die christliche Bevölkerung, die eine wirklich lebendige Beziehung zu Gott hat, sehr klein. A little later tonight we're going to pray for Korea. Ja, ein wenig später im Gottesdienst werden wir dann noch für Korea beten. Korea today is celebrating the 100th birthday of their president God. Die feiern dort heute den 100-jährigen Geburtstag ihres regierenden Gottes sozusagen. And everyone has to bow the knee to a man who's dead. Da muss jeder seine Knie beugen einem Mann gegenüber, der schon tot ist. At least bow their head to a man who's dead. Oder zumindest seinem Kopf neigen gegenüber diesem Mann, der schon gestorben ist. Who is considered deity. Und dem wurde als Gottheit bezeichnet. And anyone who does not faces the accusation of being a terrorist. Und jeder, der das nicht tut, der sieht sich dieser Anklage ein Terrorist zu sein gegenüber. And a threat to home security, homeland security. Und er wird auch bedroht in seinem Zuhause. So we'll talk about that a little later in the service and we'll pray for them. Also ein wenig später werden wir dann über das sprechen und wir werden auch für sie beten. If we dream the way things should be. Also wenn wir davon träumen, wie die Dinge sein sollten. The way things should be in this country, wie die Dinge in diesem Land sein sollten, the way they could be, die Dinge, wie sie sein könnten, if somebody did something, wenn irgendjemand etwas täte, and the way they would be, und wie sie sein würden, if we had a plan, wenn wir einen Plan hätten, and we began to act on it. Und wenn wir dann auch darin etwas tun, and we unified ourselves, und wenn wir uns zusammenschließen würden, to become part of God's eternal purpose for this planet, um ein Teil zu werden in diesem ewigen Plan, den Gott hat, which takes sacrifice, aber das bedeutet Opfer zu bringen, and commitment, und auch eine Hingabe, and focus, und eine Fokussierung, and devotion, und eine Hingabe, and faith, im Glauben, and patience, und Geduld, and joy, und Freude, and perseverance, und eine Ausdauer, and sanctification, und eine Heiligung, from things that are just wasting time, eigentlich von Dingen weg, die einfach nur unsere Zeit verschwenden, things that when we look back from eternity we just think to ourselves, also Dinge, wenn wir da zurückblicken werden einmal von der Ewigkeit heraus und uns sagen werden, why did I give my heart to that? Warum habe ich mein Herz an diese Sache da verloren? Why did I waste time and energy on that? Warum habe ich da so viel Zeit und Energie in diese Sache investiert? Well, this weekend we brought together our ministries. We have like 43-44 ministries. Dieses Wochenende waren 43-44 Leute zusammen, die hier in der Gemeinde dienen. And Dienste. Am Dienstag, Entschuldigung. Yeah. Dienstag ministries. Not ministers. Also die Ministry, Entschuldigung, die Dienste haben wir am Dienstag. And also we all got an amazing feel for how much passion is in our church. Und wir haben da ein ganz erstaunliches Gefühl bekommen, wie viel Leidenschaft eigentlich da in der Gemeinde herrscht. We broke into groups. Wir haben uns da in Gruppen geteilt. Someone was in my group. Und jemand war bei mir in der Gruppe. Who began to weep and cry. Diese Person hat zu weinen angefangen. Because they had such a burden for the persecuted church. Weil sie solch eine Last empfunden hat für die verfolgte Gemeinde. And said, we have to do something. Und sie hat dann gesagt, diese Person, wir müssen etwas tun. I said, please, please, take the initiative, please. Und ich habe gesagt, bitte, bitte ergreif du die Initiative. I think about them every day. Weil ich denke jeden Tag über diese What Menschen can nach. We do? Was können wir denn da tun? We can do a lot. Wir können viel machen. There is so much passion in this church. Da gibt so viel Leidenschaften hier in dieser Gemeinde. If we just align all of our arrows in the same direction. Also wenn wir alle unsere Pfeile auf die gleiche Richtung ausrichten würden. And work together. Und zusammenarbeiten würden. And understand how many of us there are. Und verstehen würden, wie viele es davon gibt. We can impact the Christian community. Dann können wir wirklich Auswirkungen haben auf das christliche Leben hier. And the Christian community can impact this country. Und die christliche Gemeinschaft hier kann einen Einfluss auf dieses Land ausüben. And this country can impact the world. Und dieses Land kann Einfluss auf die ganze Welt ausüben. It can happen. I'm telling you, I can taste it. Das kann geschehen. Ich sage euch, ich rieche das und spüre das schon. I can see it. I can feel it in my being. Ich kann sehen, ich kann es fühlen. I will live every moment of my day for it. Und ich lebe jeden einzelnen Moment meines Tages dafür. I put together a video so that you get a feel of what is actually happening in our church outside of what you see. Also ich habe ein Video zusammengestellt, so dass ihr einen kleinen Eindruck bekommt, was hier in der Gemeinde passiert außerhalb dessen, was ihr seht. It's not complete. Ist nicht vollständig. There's 4 or 5 ministries missing, but 4, 5 Dienste fehlen da darin. I'll update it in the next coming weeks. Aber ich werde das dann updaten. Every one of those are a team. Also jedes einzelne dieser and Teams. And there's about 45 teams that are working in our church. Also 45 Teams haben wir da, die in der Gemeinde arbeiten. We at the seminar yesterday we talked about what our church could be by 2020. Wir hatten gestern eben das Seminar und haben darüber gesprochen, wie unsere Gemeinde im Jahr 2020 aussehen könnte. If you want to know, come to the next seminar. Also wenn ihr es wissen wollt, wie, dann kommt zum nächsten Seminar. What could God do by 2020? Aber was könnte Gott alles tun bis zum Jahr 2020? One thing is that, and it's always been my philosophy. Eine Sache ist es, und die ich da habe, und zwar das war immer meine Philosophie. Let's use every square centimeter of this building to His glory. Dass wir jeden einzelnen Quadratzentimeter zu seiner Herrlichkeit hier verwenden mögen. We all took a walk in the cellar yesterday. Wir sind gestern alle hinunter in den Keller gegangen. And the cellar could be finished so easily. Dieser Keller könnte so leicht abgeschlossen werden. It's just a shortage of funds at the moment. Ist im Moment einfach nur eine Frage der Finanzen, ja. But it's not a problem. Aber es ist nicht das Problem. It's just it's not a problem because God I am convinced and I know that it brings joy to God. Also ich bin überzeugt davon und ich weiß, dass das auch Gott Freude bereitet. When we with confidence trust him. Wenn wir ihm mit Zuversicht vertrauen. With a smile. Mit einem Lächeln. And say this is not a problem. Und dabei sagen, das ist kein Problem. Just have to communicate it to the church and see what God does. Man muss das einfach der Gemeinde mitteilen und dann schauen, was Gott tun wird. Right now we're at a little bit of a standstill in the basement. Jetzt haben wir einen kleinen Stillstand da unten im Keller. Just waiting for some extra funds to appear from somewhere. Wir warten einfach darauf, dass da extra Finanzen reinkommen von jemandem. And you can pray for that. Und dafür könnt ihr just pray. Just say, God, just do what you want to do, please. We're with you. Sagt einfach zu Gott, du mach einfach, was du tun willst. And if you want to use me, use me. Und wenn du mich dazu verwenden möchtest, dann verwende mich. We have so many teams. Wir haben so viele Teams. It's only the beginning. Das ist just der Anfang. By 2020 we won't be able to do that. We'll have so many teams it would take a half an hour to show them all. Also im Jahr 2020 werden wir gar nicht die Zeit haben, alle Teams zu zeigen, weil es wird mehr als eine Stunde dauern. So many more things. Und wir werden so viele neue Teams haben, die so viele neue Dinge tun werden. What I would like to communicate today, aber was ich euch heute mitteilen möchte, first again is the vision. Zunächst einmal, es geht um die Vision. To bring as many people as possible into a living relationship with Jesus Christ. So viele Menschen wie möglich in eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus zu führen. Both locally und zwar in beiderseitig, and globally. Hier vor Ort und auch international gesehen. And that's not talking about evangelism only. Und da ist nicht nur die Rede vom Evangelisieren. In 2 Corinthians chapter 13. Im 2. Korinther 13. I'll read a great verse to you. Werde ich euch einen Vers vorlesen. Verse 5. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Also 2. Korinther 13 Vers 5. Test yourselves to see if you are in the faith. Da heißt es, prüft euch, ob euer Glaube echt ist. Examine yourselves. Prüft euch selbst. Now, this is not talking to unbelievers. Also da ist nicht die Rede an die Ungläubigen gerichtet. Because an unbeliever can't do this. Weil ein Ungläubiger kann ja das gar nicht tun. An unbeliever cannot test whether his Christian faith is a real faith. Ein Ungläubiger kann ja gar nicht überprüfen, ob sein Glaube jetzt echt ist oder nicht. Because an unbeliever wouldn't even read this verse. Weil ein ungläubiger Mensch ja gar nicht diesen Vers erst lesen würde. An unbeliever doesn't even believe the scripture. Der glaubt ja gar nicht an die Schrift. It's talking to believers. Also hier ist von den Gläubigen die Rede. What is he talking about? Is he asking us to examine whether we're actually saved or not? Worüber spricht er denn hier? Fragt er uns hier, ob wir sollen nachschauen, ob wir überhaupt errettet sind oder examine nicht? Examine yourselves. Prüft euch. From the beginning, test yourself to see if you were in the faith. Also prüft euch, ob euer Glaube echt ist. Examine yourselves. Prüft euch selbst. Or do you not recognize this about yourselves? That Jesus Christ is in you. Also wenn ihr nicht sagen könnt, dass Jesus Christus unter euch ist, unless indeed you fail the test. Habt ihr die Prüfung nicht bestanden? It sounds like he's asking you, also das klingt so, als ob er fragen würde, test yourself if you really are a real Christian. Dass ihr euch überprüfen sollt, ob ihr wirklich jetzt echte Christen seid. And in one way he is asking that. Und auf gewisse Weise tut er das auch. But what he's not asking is whether you're going to heaven or hell. Aber was er nicht fragt, ist, ob du jetzt in die Hölle oder in den Himmel kommst. What he is asking is if your faith is living. Aber was er fragt, ist, lebt dein Glaube? Do you have a living faith? Hast du einen lebendigen Glauben? You are a believer in Jesus Christ. Du bist ein Gläubiger in Christus. You have received justification by faith. Und du hast die Gerechtigkeit zugesprochen bekommen durch den Sometime Glauben. Sometime in the past. Vor einer gewissen Zeit in der you Vergangenheit. You received the Holy Spirit. Hast du den Heiligen Geist empfangen? You tasted of the fruit of the Spirit. Und du hast von dieser Frucht des Heiligen Geistes geschmeckt. God used you. Gott hat dich verwendet. You bore fruit. Du hast Frucht gebracht. You fellowshipped. Du hast Gemeinschaft you gehabt. You worshipped. Hast angebetet. You were in the process of discipleship. Und du warst in diesem Prozess der Jüngerschaft. You even did ministry. Du hast auch Dienste ausgeübt. And you may even have led people to Christ. Und vielleicht hast du sogar Menschen zu Christus geführt. Paul is asking at this present moment. Aber Paulus fragt in diesem Moment. Do you have a living faith? Hast du einen lebendigen Glauben? And if you look in the amplified version, it says, und wenn man in der erweiterten Version nachliest, dann heißt es dort, through an ever increasing experience, durch eine immer weiter zunehmende Erfahrung, our faith is always growing. Unser Glaube wächst ständig. When your faith stops growing, your faith has died. Wenn dein Glaube aufhört zu wachsen, dann ist dein Glaube gestorben. In your experience, in deiner Erfahrung. Though you may be a child of God, vielleicht bist du Kind Gottes noch. But a real child of God, aber ein wirkliches Kind Gottes, can depart from the living God. Kann vom lebendigen Gott abkommen. We know the story of the prodigal son. Wir kennen die Geschichte vom verlorenen Sohn. How the younger brother departed from his father for a season. Wie der jüngere Bruder wegging von seinem Vater eine ganze Zeit lang. Of course he believed in his father. Na klar glaubt er noch an seinen Vater. If you asked him, do you have a father? Wenn du ihn gefragt hättest, hast du einen Vater? Of course. Na sicher. Do you love him? Liebst du ihn? Well, yes. Ja. Do you have a living relationship with him? Hast du eine lebendige Beziehung mit ihm? No. Nein. I'm living in this country. Ich lebe da in diesem Land. Far from my father. Weit weg von meinem Vater. Eating with pigs. Und esse da mit den Schweinen zusammen. My father's servants have it better than I do. Und die Diener meines Vaters, denen geht's besser als mir hier. You know what? I'm going to go back to my father. Weißt du, ich werde jetzt zurückgehen zu meinem and Vater. And say to him. Und werde zu ihm sagen. I have sinned against you and against heaven. Ich habe gegen dich und den Himmel gesündigt. I will say to my father. Und ich werde zu meinem Vater sagen. It was still his father. Das war also noch immer sein Vater. And as believers, und als gläubige Menschen, our faith can just level off. Kann unser Glaube einfach an Substanz verlieren. And we stop listening to the voice of the Holy Spirit. Und wir hören auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. 7 times in Revelations 2 and 3. In Offenbarung 2 und 3 heißt es 7-mal. Speaking to believers. Und zwar ist da die Rede an die Gläubigen gerichtet. He that has an ear. Der Ohren hat zu hören, der höre. Let him hear what the Holy Spirit has to say. Er möge hören, was der Heilige Geist zu sagen hat. But it's possible that we don't hear anymore. Aber es ist möglich, dass wir nichts mehr hören. We live on past experience. Wir leben von vergangenen Erfahrungen. Our speech is filled with phrases like. Und unsere Rede klingt vielleicht so. I've been there, done that. Ja, da war ich schon, das habe ich schon gemacht. Yeah, I know those songs. Ja, ich kenne diese Lieder. I know those verses. Ich kenne diese Verse. Do you know how many Bibles I have? Weißt du, wie viele Bibeln ich zu Hause habe? I've been to Bible school. Ich war in der Bibelschule. Come on. That's nothing new to me. Okay, das ist nichts Neues für mich. That's the vocabulary of someone whose faith has died. Das ist das Vokabular eines Menschen, dessen Glauben gestorben ist. Not died in the sense that they don't believe that there's a God. Nicht gestorben in dem Sinn, dass sie nicht mehr glauben, dass es einen Gott gibt. Or that they don't believe they're going to heaven. Oder dass sie nicht glauben würden, dass sie in den Himmel kommen. Or that they don't believe in Christ. Oder dass sie nicht mehr an Christus glauben würden. But it's died in the sense. Sondern er ist gestorben in dem that Sinn, it is no longer increasing. Dass er nicht länger weiter wächst. There's no more steps of faith. Da gibt's keine Glaubensschritte mehr. Stepping out of their comfortable zone. Rauszugehen aus seiner komfortablen Zone. They have now enjoying a religious routine. Das ist jetzt nur mehr religiöse Routine. Of going to work. Man geht in die Arbeit, coming to church, geht in die Gemeinde, putting their kids in Sunday school, bringt die Kinder in die Sonntagsschule, going home and watching Columbo, dann geht man nach Hause, schaut sich den Columbo an, getting up, going to work in the morning, steht wieder auf, fährt in die Arbeit, going to the gym, lifting some weights, geht dann ins Fitnessstudio, trainiert ein wenig, taking their wife out to dinner, dann führt man die Frau zum Abendessen aus, Sunday again, Sonntag ist wieder, we should go. Wir sollten gehen. What will people think? Was denken denn die Leute? At least we'll show our faces. Zumindest zeigen wir uns dort. And it's not a living faith. Aber es ist kein lebendiger Glaube. It can happen to each one of us. Jedem Einzelnen kann das passieren. That's why it says encourage one another. Encourage one another. Deshalb heißt es, ermutigt euch einander. As you see the day approach. Als ihr den Tag ja kommen seht. And we can see the coming of Christ on the horizon. Und wir können das Kommen von Christus ja sehen am Horizont. Jesus said, when you hear of wars and rumors of wars. Jesus hat gesagt, wenn ihr von Kriegen und Kriegsgerüchten hört. I am at the door. Dann stehe ich direkt vor der Tür. Coming back. I am at the door. Ich komme zurück, ich stehe vor der Tür. A living faith. Ein lebendiger Glaube. A faith that's always increasing. Ein Glaube, der ständig zunimmt. We're always stretching, we're streben vorwärts, right? We're stretching. Ja, wir strecken uns da ständig aus, wir streben. God, open a door. Gott öffne eine Tür. We're not sitting back and saying, well, if God opens the door, maybe we'll walk through it. Wir setzen uns da nicht so hin und lehnen uns zurück und sagen, naja, wenn Gott eine Tür öffnet, dann werden wir vielleicht durchgehen. I don't see an open door. Aber ich sehe keine offene I guess Tür. We're okay. Aber ich denke, es ist schon okay. I love our life in the castle. Ja, ich liebe schon unser Leben da im Schloss. I wonder if they're still out there. Ich frage mich, ob es da noch immer Leute draußen gibt. The world is out there. Ah, die Welt ist da draußen. But we're safe in here. Aber da drinnen, da sind wir ja sicher. In our non-growing faith. In unserem nicht wachsenden Glauben. But we're safe. Da sind wir sicher. We should be praying. Na, wir sollten beten. And begging God, open the door. Und Gott darum bitten, dass er die Tür öffnet. I was in Bible school. Als ich in der Bibelschule war. I was 20. Da war ich 20. And I had no confidence that I could ever be a missionary. Ich hatte überhaupt keine Zuversicht, jemals Missionar zu sein. And I just loved God. Ich habe einfach Gott geliebt. I thought, I'm not gifted. I'm not real smart. I'm not gifted. Habe mir aber gedacht, na, ich bin nicht begabt. I'm always tired. But I would love to serve God. Ja, ich würde schon sehr gerne Gott dienen. So I said to God. Also sagte ich zu Gott. I'll study your word for 40 years. Ich studiere jetzt dein Wort 40 Jahre lang. And when I retire someday, und wenn ich dann eines Tages in Pension bin, 65, I'd love to be a missionary. Wenn ich dann 65 bin, dann würde ich irrsinnig gerne Missionar sein. You know, I'm not as smart as the other guys. Ich bin nicht so clever wie die anderen Jungs. I'm not as strong as them. Bin auch nicht so stark wie die anderen. I surely don't know the Bible like they do. Und ich kenne ja auch nicht die Bibel so wie sie. But you know, with time I can catch up. Aber mit der Zeit werde ich das schon aufholen. There was someone in our dormitory who I really looked up to. Da gab es jemanden bei uns in dem Jugendhaus, wo wir geschlafen haben. And I was in my second year of Bible school and he was in his third. Also ich war im zweiten Jahr meiner Bibelschulausbildung und er war im dritten Jahr. And he would come in the dormitory and he would speak to us. Und er ist dort reingekommen, der hat zu uns gesprochen. He was a little bit older than me. Er war ein wenig älter als ich. I think he was 22 and I was like 19 or something. Er war 22, ich war 19 vielleicht. Wow, you know, he's 22. He's like, ja, der ist 22. And he really knew the word. Und der kannte wirklich das Wort. Carried his Bible. Hat seine Bibel dabei gehabt. In my estimation, he was a disciple. In meiner Vorstellung war er wirklich ein Jünger. And these are the kind of guys I would watch and try to be like. Und auf diese Art von Menschen habe ich geblickt und so wollte ich auch sein. Oh Lord, I want to be like them. Oh Herr, ich möchte so wie die sein. I want to be a disciple. Ich möchte ein Jünger sein. I want to follow you with all my heart. Ich möchte mit ganzem Herzen nachgehen. So he would come and he would share all these amazing things from the Bible. Also der ist da gekommen, er hat uns all diese ganz tollen Sachen von der Bibel erzählt. Think, how can someone know so much? It's incredible. Ich habe mir gedacht, wie kann jemand so viel nur wissen? Das ist doch unglaublich. And I said, when he becomes a pastor. Und ich habe dann gesagt, wenn er Pastor wird, I'm gonna join his team, dann werde ich in seinem Team sein. And I'm gonna do the music for him. Und ich werde den Musikdienst für ihn when machen, he becomes a pastor. Wenn er Pastor werden wird. So graduation day came. Dann kam der Tag des Abschlusses. Not for me, but for that, for his year. Also nicht für mich, sondern sein Jahrgang war. And we had graduation on Saturday. Und wir hatten dieses, Friday diese Abschlussfeier, also am Freitagabend. And then someone came to me. Und dann kam jemand auf mich zu. And they said, "Did you hear the news?" Und hat zu mir gesagt, weißt du schon das Neueste? I said, "No." Ich habe gesagt, nein. Did you didn't hear about so and so? Hast du nicht von dem und dem gehört? I'll just call him Jim. You know? Also ich nenne ihn jetzt Did mal you Jim. Hear about Jim? Hast du über Jim gehört? I said, "Hear what?" Ich habe gesagt, was? Well, he's leaving. Na, der verlässt uns. He's leaving what? Was heißt, der verlässt uns? He doesn't want to do ministry. Na, der möchte nicht in den Dienst gehen. He just said he doesn't want to do it. Er hat einfach gesagt, er will das nicht machen. I said, that can't be true. Ich habe zu ihm gesagt, das kann doch so nicht wahr sein. I ran up to the dormitory. Also laufe ich dort hinauf. I burst into the door. Stürzt dort hinein. He was sitting on his bed. Er saß dort auf seinem Bett. And I walked over to him. Und ich bin zu ihm hingegangen. And I said, und habe gesagt, is it true? Stimmt das? And he had his head down. Und er hatte seinen Kopf so gebeugt. And he wouldn't look up. Und er hat nicht zu mir aufgeblickt. I said, is it true? Und ich habe gefragt, ist he das looked wahr? Up and he said, it's true. Und er hat dann hergeschaut und hat gesagt, ja, es ist I wahr. I said, you don't want to be a pastor? Was, du möchtest kein you Pastor don't sein? Be a missionary? Du möchtest kein you don't Missionar be a preacher? Sein? Du möchtest kein Prediger sein? He said, no. Er hat gesagt, nein, ich will das nicht. That moment, und in diesem Moment, right there, genau dort, was the turning point of my life. Das war der Wendepunkt in meinem Leben. I walked out of the door. Ich bin dort raus aus dem Haus. I was walking down toward the cafeteria. Bin hinunter zur Cafeteria gegangen. I looked into heaven. Ich habe hinaufgeblickt in den Himmel. And I said, God, und habe gesagt, Gott, you have the strong and the smart and the gifted don't want to do it. Ja, wenn der Starke, der Kluge und der Begabte es nicht tun möchte, I'll do it. Dann mache ich das. I said, I'll do it. Ich habe gesagt, ich mache es. Just put the ball in my hand. Übergib du mir einfach den Ball. And give me a chance. Und gib mir die Gelegenheit. And I'll do it. Und ich werde es machen. And I decided on that day. Und an diesem Tag habe ich entschieden, that I would work really hard. Dass ich wirklich schwer dafür arbeiten like werde. Like Paul said. So wie es Paulus ausdrückte. I worked harder than them all. Ich habe schwerer als alle anderen gearbeitet. But it was not me, but it was the grace of God that was in me. Aber nicht ich war es, sondern die Gnade Gottes in mir. And I started memorizing verses. Und ich habe begonnen, Bibelverse auswendig zu lernen. I will do this. Ich habe gesagt, ich werde das tun. I will dedicate every hour, every minute I'm in the car, I will memorize verses. I will study my Bible. Jede Minute, jede Stunde, die ich im Auto bin, werde ich meine Bibel studieren, werde ich Bibelverse auswendig lernen. When I'm at work at lunch, I will memorize, I will know the Bible like it's my hand. Und ich werde diese Bibel auswendig lernen. Ich werde das auswendig lernen, so als ob es meine eigene Hand wäre. So werde ich sie kennen. Because on that day, weil an diesem Tag, God put a dream in my heart, hat Gott einen Traum in mein Herz gepflanzt, that I could do ministry, dass ich diesen Dienst tun könnte, that I could live out the passion He put in my heart, dass ich diese Leidenschaft auch ausdrücken könnte, die er mir ins Herz gegeben hat. To do with gifting, und das hat nichts zu tun mit Begabung, or talent, oder Talent, or energy, oder Energie, or looks, oder or strength, äußerem oder Stärke. It just had to do with God's grace. Es hatte bloß mit Gottes Gnade zu tun. And then I found a verse in Colossians chapter 2. Und dann fand ich einen Vers im Kolosser 2. I think it's verse 3. Ich glaube, im Vers 3 steht it says, all the treasures of wisdom and knowledge are hidden in Christ. Da heißt es, alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis sind in Christus verborgen. And based on that verse, und auf diesem Vers basierend, as a 21-year-old, als 21-Jähriger, I was memorizing it. Ich habe den auswendig gelernt. And I thought, okay, here it is now. Habe ich gesagt, okay, nun, da stehe ich. I am going to go forward in faith. Ich werde jetzt im Glauben vorangehen. In a direction to serve God, in die Richtung des Dienens, having confidence, und ich habe Zuversicht, in what I do not yet know about God, in das, was ich ja noch gar nicht kenne von Gott, because all the secrets are hidden in Christ, weil alle Geheimnisse in Christus verborgen sind, and that means there's so much I don't know about how awesome God is. Das heißt, da gibt es so vieles, was ich gar nicht wusste, wie großartig Gott that ist. I'm gonna just follow him, aber dass ich ihm einfach nachgehen werde. And do what's in my heart, und dass ich das tue, was ich im Herzen look habe. At myself, und nicht auf mich blicke. But just step forward in faith, einfach einen Schritt nach vorne tun, ihm in glauben. A living faith, trusting him. In einen lebendigen Glauben, ihm vertrauend. And we have to do that even today. Und auch heute müssen wir das noch tun. Every single day, it never stops. Jeden einzelnen Tag, das hört nicht auf. Believing for the next thing. Für die nächste Sache ihm vertrauen. But now there's confidence and there's rest. Aber nun gibt's diese Zuversicht und es gibt diese Ruhe. And dependency has increased. Und die Abhängigkeit hat zugenommen. And we're believing God for bigger and bigger things. Und wir vertrauen Gott in Bezug auf größere Dinge. So that we can reach more people. So dass wir mehr Menschen erreichen können. For His kingdom. Für sein Königreich. Do you know that I heard that the Muslims distributed 25 million Korans in Europe? Also ich habe gehört, dass die Moslems jetzt 25 Millionen Koran-Ausgaben ausgeteilt haben. Is that true, right? Where? In Germany. Just in Germany. 25 million, just in Germany. Nur in Deutschland. They are proactive. Also die sind wirklich proaktiv. But the church is asleep in the light. Aber die Gemeinde, die schläft, ja. Because we look too much at ourselves, weil wir viel zu sehr auf uns selbst schauen, and think, well, I can't do that. Und sagen dann, naja, das kann ich nicht tun. Can't do that. Das kann ich nicht machen. When God looked for Gideon, als Gott nach dem Gideon he said, Ausschau you hielt, mighty man. Hat er zu ihm gesagt, du mächtiger Mann, du. Gideon said, who? Und der Gideon hat sich umgedreht und hat gesagt, wer? Wer? You. Du. God's grace makes the difference. Die Gnade Gottes macht den Unterschied. I am in awe. Also ich bin wirklich erstaunt. At the things that God has me do, I just think. Über die Dinge, die Gott mich tun lässt. Me. Ich frage dann me? Ich was? My gosh, me. Was ich? I get up there today and I get to speak me. Was? Ich stehe heute auf und spreche God und says, sag, yeah, it's all my grace. Und Gott sagt ja, alles aus meiner Gnade But just heraus. To close. Und nun im Abschluss. A living faith. Ein lebendiger Glaube. It asks and almost begs God. Der bittet beinahe Gott. What is the next step? Wo ist der nächste Schritt? Don't leave me out. Don't leave me out. Also führ mich da nicht raus. I prayed so many times, God, don't leave me out. Also lass mich da nicht irgendwie don't leave me zurück. Out. If I'm in the dark, wake me up. Also wenn ich im Dunkeln bin, dann sage ich Gott, wach, erweck mich don't auf. Don't let something pass by and I miss it. Und lass nichts dann mir vorbeiziehen, was ich dann nicht verpasse. Don't let me sleep at the bus stop of your will and miss the bus. Also lass mich da nicht den Bus versäumen, den Bus deines Willens, hey, der vorbeizieht. I'm asking. Hey Gott, ich bitte dich. I'm asking. Ich bitte. And if I stand before you one day, und wenn ich eines Tages vor dir stehen and you werde, say, well, Rob, you kind of missed it right there and you missed it there. Ah, Rob, da hast du etwas verpasst, da hast du etwas versäumt. I brought this in and you were sleeping. Da habe ich dir etwas gebracht, aber da hast du geschlafen. No, that's not true. Nein, nein, das stimmt I asked nicht. You, I begged you. Nein, ich habe dich gebeten. I said, Father, I don't want to miss anything. Ich habe gesagt, Vater, ich möchte Wake gar nichts versäumen, gar nichts verpassen. Make the door big. Und weck mich doch auf, mach Have die Tür someone ganz groß speak auf. To me. Lass jemanden mir, zu mir sprechen. I want everything that you plan. Und ich möchte alles haben, was du planst. For we are his workmanship, created in Christ Jesus. Weil wir sind ja sein Werk, you geschaffen in Jesus work. Christus. We are his work. Wir sind sein Werk. I am who I am by the grace of God. Ich bin, was ich bin, durch die Gnade Gottes. Created in Christ unto good works. In Christus geschaffen zu guten that Werken. That God prepared for you. Die Gott zuvor schon vorbereitet hat. To walk in. Für dich, dass du darin wandeln and sollst. That's your living faith. Und das ist dein lebendiger Glaube. So we ask ourselves today, also fragen wir uns heute, are we in a living faith? Stehen wir in einem lebendigen Glauben? Or are we in yesterday's faith? Oder stehen wir im gestrigen Glauben? Because yesterday's faith is dead. Weil der Glaube von gestern, der ist tot. God is not the God of the dead. Gott ist nicht ein Gott der Toten. God is the God of the living. Er ist ein Gott der Lebendigen. He's the God of the moment. Amen. Er ist der Gott des Moments. So, let's Amen. Pray. Also beten wir. Maybe there's somebody here today. Vielleicht ist heute jemand hier. And you've never received Jesus into your life. Und du hast Jesus niemals zuvor in dein Leben eingeladen. I want to pray for you and I want you to pray with me. Und ich möchte für dich beten und ich möchte auch, dass du mit mir betest. But when you pray, I want you to say it with your mouth. Aber wenn du betest, dann musst du das aussprechen mit deinen Lippen. Father in heaven, I thank you for this morning. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. I thank you for all the churches in Austria. Und ich danke dir für alle Gemeinden in Österreich. Make us one, Lord. Mach uns zu einer. Bring us together, closer and closer. Bring uns zusammen, immer enger und enger. We are one church in your eyes. Wir sind eine Gemeinde in deinen Augen. Many little local churches. Da gibt's viele lokale Gemeinden. And today, if you're here, pray with me. Und wenn du heute hier bist, dann bete mit mir. Jesus, come into my life. Jesus, komm in mein Leben. Just say those words. Sag einfach diese Worte. Jesus. Jesus. Come into my life. Komm in mein Leben. Forgive me. Vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Of all my selfish deeds. Von all meinen selbstsüchtigen Taten. Jesus. Jesus. Let's all say Jesus. Lasst uns alle das Wort aussprechen. Jesus. Jesus. Come into my life. Jesus. Komm in mein Leben. Be my Savior. Sei mein Erretter. And my Lord. Und mein Herr. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I want us to watch a little video right now. Ich möchte, dass wir uns jetzt ein kleines Video ansehen. It's about North Korea. Es geht Nordkorea. And then we'll pray together for North Korea. Und dann werden wir gemeinsam für Nordkorea beten. Amen. Churches all around the world are praying today for North Korea. Heute wird in den ganzen Gemeinden rund die Welt für Nordkorea gebetet. Can we show that? Okay. So, I want you to see one more photo. Ich möchte Ihnen noch ein Foto this zeigen. This was a great preacher in Pyongyang. Das war ein großer Prediger in Pyongyang. He also went to a prison camp. Er ist auch ins Gefangenenlager gekommen. And died there. Und ist dort gestorben. Do you recognize him? Er kennt ihn. It's Mary's grandfather. Das ist der Großvater von Mary. There's people there right now. Jetzt gerade gibt's dort Menschen. They're now estimating 70,000 Christians are in the prison camps. Sie schätzen in etwa 70,000 Menschen, und zwar Christen, sind jetzt in den Gefangenenlagern. With no hope of coming out. Haben keine Hoffnung, dort wieder rauszukommen. So we want to pray. So let's break into groups of three or also four wollen, or two. Wir wollen in Kleingruppen beten, so drei, vier let's Leute zusammen. Let's pray for a few minutes. Zwei. Amen. Und wollen ein paar Minuten einfach gemeinsam beten für Sie. Jesus, we thank you so much for the faith of your people in this country, North Korea. Herr, wir danken dir für den Glauben der Menschen in Nordkorea. That it's a genuine faith. Dass es ein echter Glaube ist. And Lord, we want to be influenced by them. Und wir möchten beeinflusst werden von diesem Glauben. We don't want to be lulled into indifference because everything around us is comfortable. Wir möchten nicht eingehüllt werden in Gleichgültigkeit, nur weil alles um uns herum sehr angenehm ist. But we want to have a genuine faith. Sondern wir möchten einen echten, lebendigen Glauben haben. And right now I want to pray for anyone here who has not yet met Jesus Christ. Und jetzt möchte ich für alle hier beten, die Jesus Christus noch nicht begegnet sind. He loves you. Er liebt dich. He died on the cross just for you. Er ist am Kreuz für dich gestorben. He took all of our wrongdoings and paid the penalty for them in full. Er hat all unsere Fehler auf sich geladen und hat die Strafe dafür voll bezahlt. And he is the bridge between us and God. Er ist die Brücke zwischen uns und Gott. And he offers us forgiveness of sins. Und er bietet uns Vergebung von Sünden an. And sin only means missing the mark. Und Sünde bedeutet einfach, das Ziel verpasst zu haben. And all of us will admit we have done this. Und jeder von uns muss zugeben, dass das auf uns zutrifft. Jesus loves you. Jesus liebt dich. He gave everything for you. Er hat alles für dich gegeben. And he knocks on the door of your heart. Und er klopft an der Tür deines Herzens an. And if you hear that knocking tonight, und wenn du dieses Klopfen heute wahrnimmst, Jesus says, if you open the door, I will come in. Jesus sagt, wenn du die Tür öffnest, dann werde ich reinkommen. And I will have fellowship with you. Und ich werde bei dir sein, mit dir sein. And I will never leave you, I will never forsake you. Und ich werde dich nie verlassen. I will be your helper. Ich werde deine Unterstützung sein. I will accompany you on life's journey. Ich werde dich begleiten am Weg deines Lebens. If you want to accept this invitation, wenn du diese Einladung annehmen möchtest, then the prayer team is ready to pray with you. Dann gibt es Gebetsteams, die mit dir beten. They are over at my left side. Sie sind da drüben auf meiner linken Seite. Next to the bookstore. Daneben dem Büchertisch. The prayer team is there to pray for you. Und das sind Gebetsteams, die da sind, um mit dir zu beten. And just stand and go over to them now. Und geh einfach zu ihnen rüber, wenn du das möchtest. And make the best decision you could ever make in your life. Und triff die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. And if you need prayer for other things, you can go to them now. Und wenn du Gebet auch für andere Dinge brauchst, kannst du auch zu ihnen gehen. And I just really feel there are people here who need a new beginning with the Lord. Und ich habe das Gefühl, es sind Menschen hier, die einfach einen Neuanfang mit Gott brauchen. Maybe you were brought up in the church. Vielleicht bist du in einer Gemeinde aufgewachsen. You know all the verses. Vielleicht kennst du die meisten Bibelverse. You know the songs. Vielleicht kennst du auch die meisten Lieder. You know how to raise your hand. Vielleicht weißt du auch, wie du aufzeigst. You know how to pray. Du weißt, wie du beten sollst. But your faith is not alive. Aber dein Glaube ist nicht lebendig. But God is calling you today. Heute ruft dich Gott. To have a new start with him. Er ruft dich in einen Neubeginn mit ihm. If you are lost, the prodigal son, wenn du sowas wie ein verlorener Sohn bist oder he welcomes you. Dann ladet er dich ein. He welcomes you with open arms. Er heißt dich herzlich willkommen mit offenen Armen. And he wants to put a ring on your finger, new shoes on your feet. Er möchte dir einen Ring geben, neue Schuhe anziehen. That means he wants to give you authority. Und das bedeutet, er möchte dir Autorität geben. And he wants to give you dignity. Und er möchte dir Würde geben. He wants to give everything back to you that the devil has tried to take. Er möchte dir all das zurückgeben, was der Teufel von dir genommen hat. And take this step of faith towards him tonight. Und geh diesen Glaubensschritt heute. And if you're an elder son, und wenn du ein ältester Sohn bist, and you've been here and you come to church regularly, but your heart is far away, wenn du immer wieder in die Gemeinde kommst, aber dein Herz ist irgendwie weit weg, this is what the Father says to you. Das sagt der Vater zu dir. Everything that I have belongs to you. Alles, was ich habe, gehört dir. All you have to do is ask. Alles, was du tun musst, ist einfach fragen. All that I have is yours. Alles, was ich habe, gehört dir. It's yours. Es steht dir zur Verfügung. So just come into the Father's house and rejoice and take what belongs to you. Also komm in das Haus deines Vaters und nimm dir das, was dir zusteht. Yeah, he wants to give you healing. Er möchte dir Heilung schenken. He wants to give you whole and healthy relationships. Er möchte dir ganze und gesunde Beziehungen geben. He wants to give you a great job. Er möchte dir einen tollen Job geben. He wants that you do well in school. Er möchte, dass es dir in der Schule gut geht. He wants to give you good friends. Er möchte dir gute Freunde schenken. You just have to ask him. Du musst ihm einfach nur die Frage stellen. Everything he has belongs to you. Alles, was er hat, gehört dir. So if you want to make this new step tonight, also wenn du diesen Schritt heute gehen willst, if you want to have an authentic faith, wenn du einen echten Glauben haben möchtest, then just raise your hand where you're sitting and so that God can see it. Dann heb einfach die Hand genau dort, wo du jetzt sitzt, so dass nobody is looking. Gott kann es sehen. Niemand schaut dich an. Yeah, but just do it as a reaching out to the Father's hand. Aber tu es so, als ob du nach Gottes Hand greifen würdest. God, I don't want to be religious. Herr, ich möchte nicht religiös sein. Yeah, I want to have an authentic faith. Ich möchte eine echte, lebendige Beziehung zu dir. I want you to light a fire in me. Ich möchte, dass du ein Feuer in mir entfachst. So that I am an influence on my environment and that my environment doesn't influence me. So dass ich eine Wirkung habe auf mein Umfeld und nicht mein Umfeld auf mich wirkt. And then just stay close to the fire. Und dann bleib einfach ganz nah am Feuer. Stay close to the fire. Bleib nah am Feuer. And that is God's people. Und das ist Gottes Volk. Yeah, God's people in God's house are like a fire. Gottes Volk in Gottes Haus, das ist wie ein Feuer. Yeah, we're all like pieces of wood that are burning. Wir sind alle so wie einzelne Stücke von Holz, die brennen. And if you take one piece out and you throw it outside, und wenn du nur ein Stück davon wegnimmst und rauswirfst, away from the fire, weg vom Feuer, soon it will go out. Dann wird es bald nicht mehr brennen. And so that's why we need to stay close. Deshalb müssen wir nah am Feuer bleiben. And meet with God every day, even if it's 10 minutes. Und begegne Gott jeden Tag, auch wenn es nur 10 Minuten sind. Yeah, just meet with him, talk with him, pour your heart out to him. Begegne ihm. And then listen for his answer. He wants to talk to you too. Und dann achte auf seine Antworten. Er möchte auch mit dir sprechen. Read his word and let him speak to you. Und lies sein Wort und lass ihn dadurch zu dir sprechen. Be with Christians. Let them speak to you. God's thoughts. Und umgebe dich mit Christen und lass sie auch zu dir sprechen. And be with your friends in the world as well. Und sei aber auch mit deinen Freunden in deinem Umfeld. And love them, just like Jesus loves them. Und liebe sie so, wie Jesus sie liebt. Unconditionally. Ohne Bedingungen. Without judging them. Ohne sie zu bewerten. But don't let them put your fire out. Aber lass es nicht zu, dass sie dein Feuer ausmachen. Thank you, in Jesus' name. In Jesu Namen.